Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Wir fassen noch einmal die wichtigsten Meldungen dieses Morgens in Kurzform zusammen. Trotz der Drohung von US-Außenminister John Kerry, die Verhandlungen abzubrechen, will Russland die Zusammenarbeit mit den USA im Syrien-Konflikt fortsetzen. In den USA erntet Kerry Spott für sein Vorgehen. Jan Bösche. Nach Angaben des Außenministeriums sagte Kerry dem russischen Außenminister, Russland müsse die Angriffe stoppen und Hilfe für Aleppo zulassen. Ein Sprecher des Außenministeriums wollte aber nicht konkretisieren, wie die amerikanische Drohung umgesetzt werden soll. Die republikanischen Senatoren John McCain und Lindsey Graham verspotteten Kerry für seine Drohung. Kerry habe die Drohung ausgesprochen, die von den Russen am meisten gefürchtet werde, die Suspendierung der amerikanisch-russischen Gespräche über Syrien. Die Senatoren schrieben, sie könnten sich gut vorstellen, wie Putin seine Bärenjagd beendet habe und in den Kreml geeilt sei, um die russischen Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen und Hilfstransporte abzublasen. Die aktuellen Untersuchungsergebnisse zum Absturz der MH17-Maschine von vor 2 Jahren belasten Russland stark. Dennoch warnt der FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff vor vorschnellen Reaktionen. Lambsdorff sagte hier im Deutschlandfunk: Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Wir verhängen keine Sanktionen aufgrund von Vermutungen, sondern aufgrund von nachgewiesenem Handeln. Was wir hier nachgewiesen bekommen haben durch die internationale Kommission, ist das, was wir wussten, nämlich, dass das ein Abschuss von einer Bucklafette war, dass diese Lafette aus Russland gekommen war, dass aber völlig unklar ist, wer den Befehl gegeben hat und wer den Befehl ausgeführt hat. Solange hier Unklarheit herrscht, solange nicht nachgewiesen werden kann, dass es sich um russisches Regierungshandeln handelt, halte ich eine Verschärfung der Sanktionen aufgrund dieses Vorfalls, so tragisch, so dramatisch und so strafrechtlich relevant er ist, halte ich aber eine Verschärfung der Sanktionen hier nicht für angesagt. Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, der Vizepräsident des Europaparlaments. Nach dem Besuch von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank im Bundestag, zeigt sich der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach enttäuscht. Draghis Nullzinspolitik sei gescheitert, so Michelbach heute Morgen hier in dieser Sendung. Die Frage, wie das enden wird, die konnte er nicht beantworten. Wir haben dann gefragt, ob das die Eurobonds sind, die Vergemeinschaftung mit Eurobills, Einlagensicherung auf europäischer Ebene und so weiter. Da hat er keine Antwort gegeben. Das heißt, im Grunde genommen ist klar, dass es diese Ausdehnung der Solidarhaftung gibt. Also Deutschland hat letzten Endes die Haftung. Und wir gehen in eine Haftungs- und Schuldenunion. Das wurde leider nicht ausgeräumt oder wollte er und konnte er auch nicht ausräumen. Der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach. Die Islamwissenschaftlerin und Religionslehrerin Lamia Kador ist kurz nach Erscheinen ihres neuen Buches über Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und zahlreichen Hasszuschriften dazu aus Sicherheitsgründen vom Schuldienst beurlaubt worden. Sie sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk: Es ist eine Art von Enthemmung zu sprechen. Die Menschen sind völlig enthemmt. Die meinen, wir leben in einem Rechtsstaat. Unsere Meinung ist natürlich gesichert durch die Meinungsfreiheit. Das ist auch gut so, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die glauben deshalb, dass sie alles schreiben dürfen und auch alles sagen dürfen. Dass ich vergast werden soll, dass man mich demnächst irgendwo nachts abholen wird. Das sind ja Dinge, die nicht mehr so witzig sind. Ich fühle mich auch halbwegs geschützt. Ich wurde auch lange Zeit von Islamisten bedroht, aber nicht in dem Maße, das möchte ich auch hier sagen. Da hat die Polizei und unser Sicherheitsapparat das doch ein bisschen ernster genommen. Wenn ich das jetzt sage, und ich sitze regelmäßig inzwischen und telefoniere auch regelmäßig mit unserem Staatsschutz, dann wird es so, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen. Es wird schon ernst genommen, aber es wird nicht so ernst genommen, wie ich es gerne hätte. Weil ich glaube, man versteht diese Prozesse und diese Entwicklung innerhalb unserer Gesellschaft nicht. Die Islamwissenschaftlerin und Autorin Lamia Kador. Nach der Geburt des weltweit ersten 3-Elternkindes feiern Wissenschaftler diesen Durchbruch in der Gentechnik. Die Publizistin Birgit Kelle äußert dagegen hier in dieser Sendung ernsthafte Bedenken. Was bedeutet das denn dann, wenn ich ein krankes Kind bekomme? Ist dieses Kind dann fehlerhaft? Ich würde sagen nein, weil keiner von uns ist perfekt. Und das sind die Diskussionen, die wir eigentlich in Deutschland nicht mehr führen wollen, sondern wo wir sagen, mal davon abgesehen, dass wir auch Menschenrechtskonventionen und die Konventionen für die Menschen mit Behinderungen haben, wo wir sagen, jeder Mensch hat das Recht auf Leben und wir sind nicht die Instanz, die darüber entscheiden sollte, ob nur ein kerngesundes Leben etwas ist, worüber wir uns freuen, sondern ich wäre froh, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sich über jedes Kind freut und über jeden Menschen freut, weil jeder diese Würde in sich trägt, ganz egal, ob er körperlich oder geistig gesund ist. die Publizistin Birgit Kelle. Und damit sind wir beim Sport und dem Kollegen Bastian Rudde. Und wir sind bei der Misere deutscher Fußballclubs gegen Vereine aus Spanien. Die ist nämlich gestern Abend weitergegangen. Am zweiten Gruppenspieltag der Champions League haben die Bayern 0:1 bei Atletico Madrid verloren. Und Münchens Thomas Müller, der musste zähneknirschend anerkennen, diese Niederlage, die war verdient. Man will es nicht wirklich anerkennen, weil das eben nicht unser Anspruch ist, aber man muss schon festhalten, dass Atletico, auch was die Klarheit der Torchancen dann angeht, denke ich schon ein leichtes Übergewicht hatte. Sie haben ihr Spiel gespielt und wir sind damit nicht so gut zurechtgekommen, das muss man so resümieren. Nicht ganz so hoch wie der Anspruch der Bayern ist der von Borussia Mönchengladbach noch nicht. Deshalb geht das knappe 1:2 im eigenen Stadion gegen den großen FC Barcelona bei Gladbachs Trainer André Schubert als so eine Art Teilerfolg durch. Doch am Ende steht halt auch hier eine Niederlage eines deutschen Vereins gegen einen spanischen. Also wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Klar bist du dann auch enttäuscht, wenn du nachher eben dann doch noch verlierst am Ende. Enttäuscht über das Ergebnis, erfreut über die Leistung. Die Borussia aus Mönchengladbach ist nach 2 Niederlagen in 2 Spielen letzter ihrer Champions-League-Gruppe. Bayern steht nach einem Sieg und einer Niederlage auf Platz 2. In der zweiten Partie der Münchner Gruppe spielten Rostov aus Russland und der nächste Bayern-Gegner Eindhoven 2:2. Und in der Gladbach-Gruppe trotzte Borussias nächster Gegner Celtic Glasgow dem favorisierten Manchester City ein 3:3 ab. Heute geht es dann eine Klasse tiefer in der Europa League weiter. Um 17 Uhr spielt Mainz in Kebele in Aserbaidschan. Um 19 Uhr spielt Schalke zu Hause gegen Salzburg und hofft nach dem Fehlstart in der Bundesliga jetzt mal auf einen blau-weißen Sieg. Vielen Dank, Bastian Rode, für diese Sport- und Fußballinformationen.